Ich bin Rebecca Maschke von IQBC und ich spreche heute mit Herrn Friedrich Geiselmann, Autor und unabhängiger Experte im Bereich der Shared Services. Guten Morgen, Herr Geiselmann. Schönen guten Morgen. Welche Stellenwert und welche Bedeutung haben Shared Service Center im Personalbereich der heutigen Unternehmen? Tja, die empirischen Studien der A&U, die heißen HR Transformation 2010 und HR Shared Service Center in Deutschland aus dem Jahr 2008, sowie auch deren Vorgängerstudien zeigen, dass die Shared Service Center immer noch zu stark als Instrument für administrative Massenprozesse gesehen werden. Damit sind nicht nur die Mitarbeiter in den Shared Service Center unzufrieden, sondern man verschenkt damit auch Potenzial, das für die Bewältigung der Herausforderungen an die Funktion Human Resources dringend benötigt wird. Um diese Herausforderungen und diese Herausforderungen sind gerade für HR in Deutschland besonders hoch, weil die ersten Auswirkungen der Demografie mit einer nach der Krise extrem boomenden Wirtschaft zusammenfallen. Wenn diese Herausforderung gemeistert werden soll, dann muss oder darf auch das Shared Service Center mit mehr wertschaffenden Aktivitäten dazu beitragen.